mit Angele Wiecke. Sie war nämlich heute für uns im Kino, nicht heute, sondern in den letzten Tagen, hat sich Shame von Steve McQueen angesehen und die Eiserne Lady, The Iron Lady, in der Regie von Phyllida Lloyd. Mit dem beginnen wir auch. Ich grüße Sie erstmal, Frau Liebicke. Hallo. Für die Rolle der Margaret Thatcher hat sie ja gerade einen Oscar bekommen, Meryl Streep. Doch der Film, so, der schneidet unter den Kritikern ja allgemein irgendwie nicht so gut ab. Eher verhalten kritisch wird er aufgenommen. Warum? Naja, weil der Film, weil seine Regisseurin Phyllida Lloyd einfach keine Haltung zu Maggie Thatcher haben, weil der Film völlig unpolitisch ist und das Augenmerk zu sehr auf die Privatperson verlegt. Also das beginnt mit der Rahmenhandlung. Wir lernen Maggie Thatcher eben als alte Frau kennen, die einsam und zurückgezogen lebt, die an Altersdemenz leidet und die sich nach ihrem toten Ehemann zurücksehnt. Und dieser Ehemann taucht dann in ihren Fantasien auch permanent auf. Und dann gibt es so Dialoge und dann wird zusammen gefrühstückt und so weiter. Und in diesen Momenten hat man das Gefühl einer unglaublichen Indiskretion. Mhm. Man will Maggie Thatcher eigentlich gar nicht so kennenlernen. Oder wenn man sie so kennenlernt, dann möchte man wenigstens später auch ihr politisches Gesicht sehen. Ja, weil das wäre eigentlich, könnte man sich auch interessant vorstellen, mal abgesehen von der Indiskretion. Also diese Person, diese harte Politikerin und dann die eventuell ganz andere Privatperson zu erleben. Ja, das wäre interessant, wenn der Film die Gratwanderung hätte oder wenn er sich nur auf das private Schicksal einlassen wird. Aber die Politik wird eben nur so am Rande gestreift und das reicht dann eben nicht. Also das fängt an, und ein Beispiel zu nennen, der Film geht dann in die Biografie zurück und sie kommt ja aus armen Verhältnissen und arbeitet sich dann eben hoch. Aber wie diese Biografie dann wieder eben Einfluss auf sie nimmt und sie so zu einem Machtmenschen macht, das wird alles eigentlich nur nacherzählt, aber nie analysiert. Und was mich einfach, also auch stört an dem Film, ist eben, dass der so alles banalisiert. Und ich muss einfach dann an The Queen immer wieder denken. Der hat ja diese Gratwanderung geschafft zwischen politischer und öffentlicher Person. Und das gelingt diesem Film einfach überhaupt nicht. Trotzdem, Meryl Streep hat den Oscar ihrer Meinung nach zurecht bekommen. Also man sollte wegen Meryl Streep reingehen. Wie gelingt dir das denn, gegen so ein schlechtes Drehbuch anzuspielen? Das ist wirklich spannend, weil man in ihrem Gesicht wirklich sieht, was Macht mit einem Menschen macht und wie man überhaupt zu einem machtbesessenen Menschen wird. Also ich hatte es ja schon gesagt, wir lernen sie als alte Frau kennen und sie sitzt da immer noch so gut gekleidet. Man hat das Gefühl, sie würde direkt zum nächsten Staatsbankett gehen. Also sie hat sich eigentlich von der Macht noch nicht verabschiedet. Und sie gleicht überhaupt diese ganzen erzählerischen Defizite auf. Also wenn man sie da eben als Frau sieht, wie sie sich gegen die Männer durchsetzen muss. Also wenn sie dann eben durch die ganzen Seele läuft und die ganzen Männer eben hinter ihr her. Und was auch ganz schön ist an dem Film dann doch ist, dass sich Maggie Thatcher ja auch ein Image zulegen musste. Eben dieses taffe Image, diese Kleidung. Sie war ja auch beim Sprachtrainer. Und das erzählt der Film dann alles ganz schön. Und da sehen wir dann eben auch einer Schauspielerin bei der Arbeit zu. Wie Meryl Streep eben zu Maggie Thatcher wird. Und dann hat der Film eben dann doch Qualitäten und das macht ihn dann doch sehenswert. Frau Liebicke, kommen wir mal von Meryl Streep zum nächsten Preisträger, Michael Fassbender. Er hat in Venedig den Preis als bester Darsteller für seine Rolle eines sexsüchtigen New Yorker Geschäftsmanns bekommen, nämlich in dem Film von Steve McQueen, Shame. Wie legt der denn diese ja doch auch sehr ungewöhnliche und schwierige Rolle an fürs Kino? Ja, Michael Fassbender ist ja ein sehr körperlicher, physischer Schauspieler. Das haben wir schon gesehen bei dem Regiedebüt von Steve McQueen. Das war ja Hunger. Da ging es um den Hungerstreik von IRA-Häftlingen. Da ist Michael Fassbender ja regelrecht vor der Kamera abgemagert. Und so wirft er sich jetzt auch hier in diesen sterilen Sex rein. Man lernt ihn so kennen als reichen New Yorker Geschäftsmann, der ein schönes Apartment hat, eigentlich tolles Leben, aber dann bekommt man mit, er macht den Computer an, Sexseiten, er hat einen Quickie nach dem anderen, also er ist wirklich von der Sucht getrieben und wenn man ihn dann beim Sex sieht, bleibt er einfach so ein Einzelkämpfer, so ein Autist und dann zeigt die Kamera immer sein Gesicht wieder in Großaufnahme und dann spürt man, dass da eigentlich was verlagert wird, dass die Sucht, die Sexsucht eigentlich für eine andere Verzweiflung steht und diese Verzweiflung ist der eigentliche Kern des Films, auch wenn sie nie erklärt wird, sie ist einfach da. Und damit konfrontiert uns Michael Fassbender. Also hier ein guter Schauspieler in einem guten Film, in einem guten Drehbuch? Ja, auf alle Fälle in einem besseren Film. Man kann sagen, vielleicht sind Steve McQueen, sind die Bilder manchmal zu hochglanzmäßig, aber der Regisseur kommt ja aus der bildenden Kunst, ist Turner-Preisträger. Und dann gibt es doch immer wieder so Stillleben von seiner Einsamkeit. Also wenn er da in der U-Bahn steht und die ganzen Passanten so vorbeigehen, aber die Kamera bei ihm bleibt, das könnte man sich einfach auch als Foto aufhängen für ein anonymes Großstadtleben, wie ich überhaupt finde, dass der Film auch so ein New York-Porträt ist. Man könnte sagen, so ein Anti-Sex in the City, wo eben das Dating, der Sex, alles so zwangsneurotisch überlagert wird. Also schon eine Empfehlung, würden Sie sagen, oder ein Film, der sich darin verliert? Nee, es ist auf alle Fälle eine Empfehlung. Der Regisseur weiß genau, was er macht, und er wird seinem Titel dann auch anders, als man denkt, gerecht, weil es gibt dann doch einen Moment einer wirklichen Berührung mit einer Kollegin, die dieser Mann hat, aber dann auf einmal klappt es im Bett nicht. Und das ist der Punkt, wo er sich dann anfängt zu schämen. Unsere Kritikerin Anke Lewicke über die Filme Shame and the Iron Lady. Machen Sie sich selbst ein Urteil, gehen Sie ins Kino. Ab morgen laufen diese beiden Filme in den deutschen Kinos. Vielen Dank, Frau Lewicke. Deutschland.